Hallo, meine Magic Man, hier ist er wieder, euer Coach Magic. Oh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich komme tatsächlich gerade wieder aus dem Gym. Der eine oder andere kann das immer gar nicht mehr hören, dass ich aus dem Gym komme oder ins Gym gehe, aber es ist so, ich komme gerade aus dem Gym. Heute war Rücken mit Kreuzheben und Rudern und Latziehen. Und heute war wirklich angenehm im Vergleich zu gestern, weil wir haben ja heute bei uns nur 21 Grad. Und deswegen war die Luft also wirklich herrlich leicht heute. Es macht Spaß, wenn die Luft gut durchatmen kann, dann ist das schon ein bisschen besser. Weil es ist ja wirklich krass, wenn wir hier 29, 30 Grad haben bei uns hier in unseren Gefilden, sage ich mal, in unseren Breitengraden, dann ist es ja echt immer schwül und drückend vom Klima her. Und ich war beispielsweise letztes Jahr mal unten an der französischen Südküste, an dieser Côte d'Azur. Da war ich mal in Cannes, in Monaco war ich, in Saint-Tropez, Saint-Maximin, also dieser Golf von Saint-Tropez. Muss ich irgendwann bei Gelegenheit euch mal ein paar Bilder von einblenden. Das ist wirklich der Hammer da unten. Einmal dieser Lifestyle, die Leute, denen geht es natürlich, die sind finanziell natürlich extrem durch. Die leben ganz anders. Also die sind wirklich entspannt, das merkt man. Also die fahren ihren Ferrari mit einem Lachen im Gesicht. Und die sind halt durch mit Business. Die brauchen in der Regel wahrscheinlich kein Business mehr machen. Die haben ihre Firma geexitet und leben dementsprechend den Lifestyle oder haben ein Business, das sich am Telefon führen lässt. Auf jeden Fall haben die mit klassischer Arbeit so da unten nicht mehr viel im Sinn. Und man merkt es denen an. Also es ist ein ganz anderer Way of Life. Auch wie heißen die Geissens, die wohnen da unten auch. Ich glaube in Saint-Maxime oder Saint-Tropez. Und ich habe sie in einem Bentley gesehen. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber ich habe sie wiedererkannt. Von dem Geißen in einem Bentley fuhr sie da lang. Ja, also wie gesagt, die da unten, die sind ein bisschen entspannter. Aber ich wollte eigentlich zu dem Klima was sagen. Das Klima da unten ist herrlich leicht. Also ihr habt da 29 Grad, war der ein oder andere vielleicht schon mal da unten. Und trotz dieser 29 Grad habt ihr ja so eine angenehme Luft, die da so rumschwirrt. Und das war wirklich angenehm. Also in der Sonne pralle heiß und die Sonne knallt richtig und man kann auch leichten Sonnenbrand kriegen. Aber wenn man dann im Schatten sitzt bei 29, 30 Grad, mega angenehm. Also absolut gute Luft, keine hohe Luftfeuchtigkeit, super erfrischend da unten. Also ist toll. Ich könnte mir vorstellen, da zu leben. Aber auch dafür muss bei mir noch ein bisschen was passieren. Ja, Männer, das Thema des heutigen Videos ist, sie ist niemals Single. Und sie wird auch niemals Single sein. Also, ich fange einfach mal an. Eine 8, 9 oder 10 zum Beispiel ist niemals Single. Das bedeutet, die braucht nur schöne Fotos von sich in eine Dating-App packen und sie wird quasi überhäuft mit Angeboten. Sie braucht nur bei Instagram quasi Fotos von sich machen und jede durchschnittliche Pflaume, sage ich einfach mal, die da 1000, 2000 Follower hat bei Instagram beispielsweise, die kriegt ja unter ihre Bilder ruckzuck 5000, 2000 Likes, je nachdem, wie viel Hintern sie zeigt, wie sie mit der ganzen Geschichte spielt. Und da müsst ihr mal gucken, was die Männer da drunter schreiben. Das ist also wirklich gewaltig. Und die schreiben ihr ja auch Privatnachrichten und wie großartig sie sie finden und so weiter. Also die werden umschwärmt von den Orbitern. Und ich habe mich jetzt erst kürzlich wieder mit einer 19-Jährigen, die ich noch kenne, unterhalten. Und sie sagte auch zu mir, dass sie quasi das Gleiche macht, was viele Männer machen. Sie hat ihre eigene Rotation, also sie hat ihr eigenes Karussell quasi, das sie sich drehen lässt mit Männern. Also sie datet quasi vier, fünf Männer gleichzeitig. Und wenn der richtige Alpha dabei ist, wo sie sagt, okay, der Typ ist es jetzt, hat sie mir das so erklärt, dann ist das bei ihr so, dass in diesem Moment die anderen Männer für sie uninteressant werden und die legt sie dann auf Eis. Das interessiert sie nicht mehr plötzlich. Und das ist dann also auch der Grund, wenn ihr eine Frau datet und plötzlich werdet ihr geghostet. So. Und sie antwortet einfach nicht mehr. Okay, dann hat sie einen anderen Mann gefunden, den sie als Alpha einschätzt und sagt, okay, mit dem werde ich jetzt ein bisschen exklusiver und die anderen interessieren sie in dem Moment nicht mehr. Wenn sie sich dann nach 6 Monaten wieder meldet, hat das mit denen nicht geklappt und dann will sie ihr Karussell oder ihren Orbit reaktivieren. Aber am Ende des Tages, kann ich euch sagen, sind diese Frauen niemals Single. Und wo ich das jetzt gehört habe, eine 19-Jährige datet gleichzeitig 4, 6, 7 Männer gleichzeitig. Das muss man sich mal vorstellen. Und jeder von diesen Bluepillern hat die Hoffnung, also sie werden überwiegend Bluepiller sein, es sind überwiegend Bluepiller, auch wenn wir uns jetzt hier gerade ein Forum haben und hier zusammenkommen und quasi Brüder im Geiste sind, ist das trotzdem in der Gesellschaft immer noch nicht ganz so weit fortgeschritten, obwohl ich sogar der Meinung bin, MGTOW könnte irgendwann Mainstream gehen und wir sind über so, da fehlt noch so eine Schwelle, da werde ich auch nochmal ein Video zu machen. Aber trotzdem gehe ich davon aus, dass die überwiegend sind es Bluepiller. Und die haben Hoffnung auf dieses Mädchen. Also sie möchten sie von sich überzeugen, sie möchten mit ihr irgendwas starten. Aber sie spielt das Spiel mit dem. Und das kann sie machen, weil sie ist locker eine 8, würde ich mal vorsichtig sagen. Top trainiert und hat einfach diese Möglichkeiten, das zu tun. Und das schon in dem Alter. So, jetzt kenne ich natürlich auch Frauen, die sind von der Attraktivitätsskala, sage ich jetzt einfach mal, stark übergewichtig, sind also eher so von der Attraktivitätsskala, ich sag mal vorsichtig, eine 4 oder eine 5. Und trotzdem gibt es Männer, und ist mir schon vor meinen Augen passiert, dann geht dieses Mädchen an uns vorbei und ich kenne die alle und dann sagt er, boah, was war denn das für ein heißes Gerät, sagt er. Boah, und er meint, ich weiß genau, wen er meint, er meint, dieses Mädchen, die für mich ist eine 4. Und er sagt, boah, was ist das denn für ein heißes Gerät? Das heißt, auch sie ist zwar Single von ihrem Beziehungsstatus, weil sie den passenden Mann, der ihren Ansprüchen gerecht werden kann, nicht gefunden hat, aber sie ist trotzdem nicht Single, weil sie hat jemanden, zu dem sie fahren kann. Also den hat sie immer. So, sie kann da einfahren oder sie kann da einfahren, obwohl sie nur eine 4 oder eine 5 ist. So, diese Frauen sind wirklich niemals Single. Also ich kenne Frauen, die finde ich auf der Attraktivitätsskala so schrecklich, unglaublich schrecklich. Und auch die sind nicht Single. Die haben immer wieder einen neuen Mann. Immer wieder. Ich weiß gar nicht, wo sie diese ganzen Betas herkriegen. Also das ist wirklich unglaublich. Die sind überall. Ohne Selbstachtung, ohne Red Pill Awareness, ohne alles stürzen die sich auf diese Überbleibsel. Das sind Frauen, die kann ich nicht anfassen. Nicht mal für eine 500.000 Euro. Und die machen das umsonst und denken, die haben da irgendwas Besonderes. Deswegen sage ich euch, selbst diese weniger attraktiven Frauen sind auch nie Single. Und die attraktiven Frauen sowieso nicht. Die haben alle ihren Orbit, die haben ihre eigene Rotation. Das heißt, wenn man heute eine Frau daten will, also ich bin 1981 geboren, ich bin da noch irgendwie oldschool groß geworden. Das heißt, als ich gerade angefangen habe, mit Frauen zu tun zu haben, mit 13, 14, 15, wo man so das erste Mal dann Interesse und Freundinnen und so weiter, wo das so losging, da gab es ja das ganze Internet nicht, diesen ganzen Wahnsinn gab es ja nicht. Das heißt, man hatte seine erste Freundin aus der Schulwelt oder aus der Nachbarschaft oder weil man sich an der Bushaltestelle und irgendwie ging das los vom Baggersee, aber man konnte nicht auf so ein breites Spektrum von Angeboten zugreifen. Das war einfach gar nicht möglich damals. Und ich bin halt auch so oldschool, oder zumindest war ich so oldschool, so Blue Pill, dass ich gedacht habe, wenn ich heute eine Frau date, zum Beispiel, dann datet sie jetzt auch gerade nur mich, weil sie Interesse an mir hat und ich date sie, weil ich Interesse an ihr habe. Aber das ist völliger Blue Pill BS. Das hat mit der Realität überhaupt gar nichts zu tun. Also selbst wenn ich mir einbilden würde, und ich war auch so Blue Pill, ich hätte mir eingebildet, ich date jetzt diese Frau, weil ich Interesse an dieser Frau habe und sie datet mich, weil sie Interesse an mir hat. Aber das ist Hokuspokus. Also vielleicht war ich so naiv damals, dass ich das gedacht hätte, aber heute weiß ich, dass sie parallel weitere Männer datet. So. Und jetzt soll ich ihr bei diesem Date noch das Essen ausgeben. Unglaublich, unglaublich. Also wenn man das alles versteht, dann kann ich euch nur sagen, ist das für mich gar nicht mehr interessant. Es ist nicht interessant. Deswegen kommen auch Beziehungen für mich überhaupt nicht mehr in Frage. Weil es ist ja nichts mehr da von Gegenwert, wo sich dieses Investment lohnt. Und da möchte ich euch eine Geschichte aus meiner Vergangenheit erzählen. Ich hatte, bevor meiner letzten langen Beziehung jetzt, da war ich 29, bevor ich in die Beziehung gegangen bin. Ja, 29. Knapp 30 und vorher hatte ich mit 28 ein 18-jähriges Mädchen. Und mit diesem 18-jährigen Mädchen, das ist also wirklich krass, das war mir damals gar nicht so richtig bewusst, dass auch die schon das veranstaltet hat, was heute stattfindet. Also die hatte auch schon ihren Orbit, die hatte schon ihr Karussell am Drehen. Also sie hatte ihre eigene Rotation, das 18-jährige Mädchen. So, ist ja auch logisch, die Männer werfen sich ihr zu Füßen, sie ist sexy, sie ist 18, sie ist attraktiv, sie ist jung und sie ist für Männer auf dem Zugriffsmarkt verfügbar quasi. Alle wissen das, sie strahlt das aus, sie flirtet mit den Männern und so weiter. Und ich hatte sie dann bei mir und ich war quasi ihr Alpha. Also ich konnte sie im Freundeskreis vor versammelter Mannschaft fragen, ich war sehr dominant zu ihr. Und ich konnte sie vor versammelter Mannschaft im Freundeskreis fragen, wem gehörst du? Und dann hat sie gesagt, dir. Also könnt ihr euch ja vorstellen, was das für den Bettspaß bedeutet, wenn man ein so devotes Mädchen hat in dieser Position einem gegenüber. Zwar ist für einen Mann schon, also für mich hochinteressant, ist auch die einzige Art, wie ich mit den Frauen nur noch interagieren kann, wenn sie mit mir auf dieser Ebene, wenn da irgendwas stattfinden soll. Dann geht das nur noch über Dominanz und Unterwerfung. Also ich verlange von ihr totale Unterwerfung unter meinen Frame. Also ich will nicht diskutieren, ich will keine Widerworte. Ich verlange hundertprozentige Femininität und das ist für mich, dass ich der maskuline, dominante Part bin und dass sie das feminine, schwache, unterwürfige Part ist. Das ist genau das, wie diese Anziehung bei mir funktioniert. Diese Polarität, anders funktioniert es bei mir gar nicht mehr. Und so hat das mit der funktioniert, das war also wirklich wunderbar. Und ich hatte sie dann bei mir und nach 2-3 Stunden Hardcore-Vollkontakt war es dann so, dass ihr Handy klingelte, nachts um 1:30. Und ja, ich sag, geh ran. Und wenn ich ihr das so gesagt habe, war das für sie okay. Und dann ist sie rangegangen. Und ich höre irgendeine Männerstimme. So, ja, der Mann irgendwas am Erzählen. Ich sag, wer ist denn da dran? Ja, und dann war sie so am Rumdrucksen. Ich sag, gib mir mal das Handy. So. Ich sage, wer bist du denn? So, ich war, wie gesagt, ich war 29. Ich hatte natürlich auch noch, ich sag mal vorsichtig, ich war recht, also diese Alpha-Mentalität, auch obwohl ich Blue Pill war, war ich halt Alpha. Ich hatte eine gewisse Aggression, ich hatte eine gewisse Durchsetzungsgeschichte da in mir. Und ich habe so, wer bist du denn? Sag ich, was rufst du denn hier dieses Mädchen an? Sage ich, dieses Mädchen gehört mir, sage ich, du brauchst sie überhaupt gar nicht mehr anrufen. Merk dir das, habe ich zu ihm gesagt. Und wenn du jetzt hier, wenn du sie, lösch ihre Nummer und wenn du sie nochmal anrufst, sage ich, dann lernst du mich persönlich kennen und du willst mich nicht persönlich kennenlernen, habe ich zu ihm gesagt. So, ich habe dem den Kopf gewaschen. Also im Nachhinein, das tut mir schon fast leid, was ich mit dem veranstaltet habe. Weil der war auch so Blue Pill, dass er gar nicht die Zusammenhänge, also während sie gerade von mir und meinem Magic Stick ordentlich durchgeknetet wird, hat er Hoffnung, dass er da irgendein besonderes Mädchen, dass er jetzt mal mit ihr sprechen will oder diese Blue Pill-Fantasien, die man dann da hat. Und dann plötzlich hat er noch einen Typen am Telefon, so einen wie mich, der ihm dann nochmal richtig Gegendruck gibt und sagt so, der Spaß für dich ist jetzt sowieso vorbei. Das hat sie wiederum umso schärfer auf mich gemacht, weil es mir eigentlich völlig egal war. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch gar nicht realisiert, ich habe nie mal in Ruhe darüber nachgedacht, was da eigentlich passiert ist, aber in dem Moment, ich war der Alpha für sie. Und in dem Moment hat sie auch ihren kompletten Orbit, den sie hatte, auf Eis gelegt. Einfach nur, weil ich jetzt da war und weil ich mich auch so durchgesetzt habe. Und ja, wie gesagt, sie war für mich eigentlich zu dem Zeitpunkt nur ein Spielzeug. Und das ist das nächste Interessante, da muss ich aber nochmal ein anderes Video zu machen, sonst geht das viel zu weit. In dem Moment, wo sie für mich aber nur dieses Spielzeug war, war ihr Interesse an mir, also das war unglaublich, also auf was ich für eine Anziehung auf sie ausgewirkt habe oder wie anziehend sie mich gefunden hat, einfach dadurch, dass ich unabhängig war und zu ihr gesagt habe, du, wir beide, das wird nie mit uns irgendwie was Ernstes, das kann immer nur auf dieser Basis, sage ich. Und am Ende des Tages habe ich ihr wirklich so gesagt, ich war knallhart, am Ende des Tages bist du für mich auch nur ein Spielzeug, habe ich zu ihr gesagt. So, ich spiele gerne mit dir, aber das war's dann auch. Und das hat sie... Damit habe ich so eine Anziehung ausgelöst quasi, dass sie immer unterwürfiger wurde. Also sie hat sich immer mehr von mir dominieren lassen aufgrund dieser Unabhängigkeit, die ich mir gewahrt habe und dieser Dinge, die ich mir einfach rausgenommen habe. Aber jetzt wieder zurück zu diesem Menschen, der mich da angerufen hat. Also im Nachhinein tut es mir auch leid. Ich habe den richtig hart rangenommen am Telefon. Und ich war auch damals so drauf, wenn der irgendein Widerwort gehabt hätte, hätte ich auch im Auto gesessen und wäre zu ihm hingefahren und hätte dem das klar gemacht. Also auf jeden Fall klar gemacht, er hätte es verstanden. Ihr wisst, was ich meine. Da bin ich jetzt natürlich ein bisschen ruhiger und weiß natürlich auch, dass keine Frau jemals mir gehören wird. Diese Frauen gehören der Allgemeinheit. Sie können mir mal für 2 Jahre gehören oder auch für 8 Jahre oder auch für 12 Jahre und danach sitzt sie wieder auf dem Karussell und dreht ihre Runden weiter. Und deswegen war auch dieses Mädchen zu keinem Zeitpunkt Single. Auch nach mir war die sofort nicht mehr Single. Die war vor mir nicht Single in diesem Sinne, also nicht in einer Beziehung, aber auch nicht alleine im Sinne von Single. So, sie hatte immer irgendwas in ihrer Rotation. Und das hat sie danach auch, jetzt ist sie verheiratet und so weiter. Also, das ist ja jetzt auch schon wieder 10 Jahre her. Was ich damit sagen will, diese Frauen sind nie Single, nie, niemals. Die tickern immer irgendwas auf ihrem Handy. Ihr werdet es nie wissen. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass sie nicht Single sind. Niemals, zu keinem Zeitpunkt. Und auch wenn sie schon merken, dass eine Beziehung gerade den Bach runtergeht, fangen die schon an zu Monkey-Branchen. Also die bauen gerade schon in die nächste Richtung auf. Die können auch nicht alleine sein, das spielt damit auch zusammen. Ja, wie gesagt, eine Frau ist niemals Single. Und wenn ihr sie datet, werdet ihr sie in der Regel nicht exklusiv daten. Sie hat immer Plan B, C und D. Das geht immer so weiter. Ja, diese Lektion habe ich verinnerlicht und ich habe mich auch mit vielen Frauen unterhalten. Ich habe viele Frauen gesehen. Ich könnte euch noch ganz andere Dinge sagen, aber das ist einfach zu heftig schon für diese Plattform. Das ist wirklich zu heftig, was ich da alles erlebt habe für diese Plattform. Und da müsste ich einen Synonym-Eiertanz veranstalten, um das alles, was ich erlebt habe, in Worte zu fassen, die hier quasi nicht in irgendeine Einschränkung laufen würden. Vielleicht machen wir irgendwann mal ein Red Pill-Man-Treffen, wo wir Männer irgendwie mal irgendwo zusammenkommen, schön mit Grillen und ein bisschen Bier oder so und auf mal einen lockeren Schnack, dass ich auch wirklich mal einfach mal so reden kann, wie mir der Schnabel quasi gewachsen ist und nicht so einen Synonym-Eiertanz veranstalten muss. Also wie gesagt, ich habe da Dinge gesehen, was Frauen gemacht haben. Ich kann das gar nicht, also wie gesagt, um das in Worte zu fassen, müsste ich Gehirnakrobatik veranstalten, um das hier konform zu machen. Wenn wir uns so live sehen würden, könnte ich das natürlich in wenigen lockeren Worten erklären. Also es ist schon verrückt. Ihr könnt mir das glauben. Es ist heutzutage völlig aus den Fugen geraten. Ja, die armen Männer, die diese Red Pill Awareness noch nicht haben, die werden sehr wahrscheinlich durch den Schredder gehen. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, teilt diese Videos mit euren Freunden, wo ihr sagt, ey, der sollte vielleicht mal ein bisschen was konsumieren in diese Richtung. Und ich weiß, dass es schwer ist, wenn man noch nicht in diese Richtung zu Red Pill oder zu MGTOW getrieben wurde, durch den Schmerz quasi, weil deswegen sagt man ja auch richtig, der Mann muss zu MGTOW kommen, MGTOW kann nicht zu dem Mann kommen. Der Mann muss, nach, so wie ich halt auch, dieses Wissen gesucht habe, weil ich mir einfach Dinge erklären musste, das ging für mich nicht mehr in Ordnung, ich konnte das nicht mehr begreifen, ich hatte zu wenig Wissen, ich wollte die Puzzleteile zusammenführen, aber dafür brauchte ich Wissen. Also bin ich zu MGTOW gegangen. Also ich habe MGTOW gefunden, indem ich nächtelang gegoogelt habe. Ich habe so Suchbegriffe eingegeben wie, warum sind Frauen so grausam? Warum verstehen die nichts? Und irgendwie über diese Suchen bin ich zu MGTOW gekommen. Und wie gesagt, MGTOW kann man wahrscheinlich nicht zu dem Mann bringen. Ich hätte wahrscheinlich davon auch nichts hören wollen, als ich noch dachte, ich habe alles unter Kontrolle. Nur wenn man heute alles unter Kontrolle hat, heißt das nicht, dass es morgen auch noch so ist. Das ist das Erschreckende daran, weil die Frau ist halt ein emotionales Wesen. Aber ja, Männer, ich denke, meine Message ist klar. Teilt es trotzdem gerne mit euren Freunden, wenn ihr meint, der eine oder andere braucht noch einen kurzen Anstoß, um dieses oder jenes zu verstehen. Freue ich mich über den Support natürlich und freue mich auch, wenn der Mann zu diesem Wissen geführt wird und er sich vielleicht das eine oder andere Leid einfach ersparen kann. Weil es macht halt einfach keinen Sinn, sich emotional zu investieren. Das ist völliger Unsinn. Wir investieren uns, unsere Loyalität, unsere großartige Loyalität, die wir Männer anzubieten haben, und wir Männer wissen, wie loyale Wesen wir sein können, die verschenken wir einfach. Die werfen wir bereitwillig in den Schredder rein und dann wundern wir uns, und ich habe mich auch gewundert, warum der Schredder diese ganzen tollen Dinge von mir einfach zerschreddert. Ja, weil er halt ein Schredder ist und der Schredder schreddert. Das ist halt einfach so. Das ist wie ein Vogel fliegt. Und deswegen habe ich auch nichts gegen Frauen. Ich kann mich wunderbar mit Frauen unterhalten, aber ich will sie nicht mehr haben. So, wie es so schön heißt, ich habe auch nichts gegen Elefanten, aber ich will auch keinen haben. Ich habe auch nichts gegen Haifisch, aber ich will auch keinen haben. So, wenn er da schwimmt, finde ich ihn auch toll. Wenn die Frau an mir vorbeigeht, finde ich sie super, aber ich will sie nicht mitnehmen, weil ich weiß, ich habe das, die Magic View, also ich habe die breite Optik, ich sehe Dinge, die ich noch vor kurzem nicht gesehen habe, und weil ich das alles sehe, ich kann es nicht mehr ungesehen machen. Ja, aber das erspart mir auch viel Schmerz, muss ich sagen, und viel, viel sinnlose Wege und viel verlorene Zeit. Das kann ich mir alles sparen. Und Geld. Ja, Männer, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf euren Daumen hoch, ich freue mich auf eure Kommentare. Lasst mir ein Abo da und wir hören uns morgen. Tschüss.